Who knows if the Lord will not return in 2009? Wer weiß, ob nicht der Herr im Jahre 2009 wiederkehrt. One of these years he's coming back, that's for sure. Es wird einmal dieses Jahr geben, wo er wiederkommen wird, und das ist sicher. The Lord is going to come in the clouds to take his church. Die Posaune wird erklingen und der Herr wird wiederkehren, um seine Gemeinde herauszuholen. One of these new years is our last. Und dann wird uns auch das neue Jahr geben, was das letzte Mal war. And if it's not, then we want to be as effective as we can this whole entire year. Und wenn das nicht in 2009 bereits geschieht, dann wollen wir so wirksam sein, wie es nur irgendwie geht. We want to be workers in the vineyard. Wir wollen Arbeiter sein im Weingarten. And we want to be fruitful to the glory of the Lord. Wir wollen fruchtbar sein zur Herrlichkeit Gottes. And if there's one thing that we need to focus on more than anything. Und wenn es eine Sache gibt, auf die wir mehr als alles andere konzentrieren müssen. Maybe is this message today. Dann ist es vielleicht genau diese Botschaft, die I'd hier vorbereitet like to ist. Just pause the tape for a moment. I'd like to talk today about being in tune with God. Ich möchte heute darüber sprechen, was es bedeutet, einfach in Harmonie oder im Einklang mit Gott zu sein. Do you know what it means to be out of tune? Wisst ihr, was es bedeutet, einfach den richtigen Ton verloren zu haben? That's out of tune. Jetzt haben wir da, wie sagt man denn das? Jetzt sind wir verstimmt. Yeah, thank you. Some people can't hear that. Einige Leute können das gar nicht hören, dass es verstimmt It's ist. Like, is that in tune? Ist das richtig stimmig? Ist I das im Einklang? So. Oh, ich denke schon. And they live their life like this. Und so leben sie ihr Leben so. It's close. Nah dran, aber doch verstimmt. It's not like that, you know? Ist also nicht so schlimm. Some people live their lives like that. Einige Leute leben ihr Leben so. It's like so obvious. Ist ganz offensichtlich, that their lives are not in tune. Dass ihr Leben einfach nicht richtig gestimmt ist. Everything they say, you just alles, look was sie sagen, what they do, was sie tun, their attitude, ihre Einstellung, their words, ihre Worte, their motives, ihre Motive. You just think, wow, that person is so out of tune. Diese Person ist da so verstimmt, sie trifft den Ton nicht. I can't be around the person. Ich kann mich da gar nicht in der Nähe dieser Person aufhalten. Die Person, das Leben. And then you say, get your life in tune with God. Bring doch dein Leben einfach wieder in Übereinstimmung mit Gott, dass die richtige Tod trifft. And as we tell them to get their lives in tune with God, und wenn wir ihnen dann sagen, dass ihr Leben einfach wieder in Einklang bringen soll mit Gott, we're still a lot like this. Das ist aber immer noch so. We think we're pretty close. Und denken wir, dass wir da nah dran sind. But it's not quite there. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Is that in tune? Hat das jetzt den Ton getroffen? Do I know? Ist es jetzt sauber gestimmt? Is that close? Nah dran. When it finally gets in tune, wenn es schließlich dann wieder richtig gestimmt ist, you kind of just know it. Dann weiß man das einfach. Yeah. Ja. I think that's really in tune. Ich glaube, das jetzt wirklich richtig gestimmt. Very close. Nah dran. But some people will live their whole life. Aber es gibt einige Leute, die leben ihr ganzes Leben. Right there. Dort. It's close. Nah dran. But it's not in tune. Aber es ist nicht der Ton getroffen. Es ist verstimmt. A number of years ago, we had a band. Also vor einigen Jahren, da hatten wir eine Band. Country band. Eine Country Band. And, we did like 30 concerts. Und so haben wir etwa 30 Konzerte gespielt. And while we were practicing, we would record ourselves. Und während wir da geübt haben, haben wir auch von uns selbst Aufnahmen gemacht für Kontrolle. Time that we recorded ourselves, und dann beim ersten Mal, als wir uns dann selbst haben hören können, als Aufnahme, I counted in one song, und da habe ich dann in einem Lied einmal durchgezählt. That I had hit a note out of tune 14 times. Ich habe dann gesehen, dass ich also 14 Mal einfach den Ton nicht getroffen habe. And when I was singing this song, I didn't know I was out of tune. Aber als ich da dieses Lied gesungen habe, habe ich nicht gewusst. I never wanted to sing ever again. Als ich das dann gehört habe, ich gedacht, na, ich werde nie wieder singen. It was so depressing. I thought, oh my goodness, this is like really bad. Es hat mich so sehr deprimiert und ich habe mir gedacht, meine Güte, das ist so schlecht. And I would sing the song again. Und würde ich dann dieses Lied nochmal singen. And I would try to hear myself go out of tune. Und ich würde dann genau darauf achten und versuchen zu hören, wenn ich da den Ton nicht richtig treffe. And I would record it again. Und sie würde es dann nochmal aufnehmen. And then I would listen again. Und wieder zur Kontrolle zuhören. And again I was out of tune. I thought, I just can't. This is ridiculous. Und wieder war ich nicht richtig in der Harmonie. Do ich gesagt, I do das this ist doch lächerlich. During the worship time? Mache ich das während der Anbetung? This is like terrible. Schrecklich. So I took some singing lessons with my wife. We went. Das haben wir gemeinsam mit meiner Frau Gesangsunterricht genommen. Und diese Person hat uns auch gelehrt, wie man da die Bauchatmung verwendet, um den Ton hervorzubringen. Und dann bat ich diese Musiklehrerin, die uns lehrte, in die Gemeinde zu kommen, um ein Lied auch zu singen. So they came to church and they sang a song. Sie kamen und sie sangen ein Lied. And the entire song. Und im ganzen Lied. They did not hit one note that was in tune. Und da gab es nicht eine Note, die da richtig stimmig gewesen wäre. I never heard that in my entire life. Das habe ich mein ganzes Leben nie so gehört. The person sang every single note flat through the whole song. Und die Person hat das ganze Lied hindurch einfach immer daneben gesungen, and they were, den Ton nicht getroffen. They were a voice teacher. Und die Person war ja eine Gesangslehrerin für die Stimmbildung. Das war eines der größten Geheimnisse in meinem Leben, wie das sein konnte. Wir haben uns angeschaut und gedacht, ich dachte, wir sind schlecht. Wow. Then I came up with a principle that really helped me. Und dann habe ich da ein Prinzip erkannt, was mir wirklich geholfen hat. It helped me so much. Es hat mir so sehr geholfen. That we did a concert where I sang 17 songs in a row as the lead singer. Wir haben da ein Konzert veranstaltet und da habe ich 17 Lieder hintereinander gesungen und ich war eben der Gesangsleiter bei diesen Liedern. And I listened to the recording. Und dann habe ich mir die Aufnahme von dem Konzert angehört. And I believe I only hit one wrong note. In 17 songs. Und ich glaube, dass in diesen 17 Liedern ich nur einmal den Ton nicht getroffen habe. And I'll tell you the principle. Und ich möchte euch jetzt dieses Prinzip erklären. This same principle can be used in our spiritual life. Das gleiche Prinzip kann auch in unserem geistlichen Leben angewandt werden. Because if we're not in tune with God, denn wenn wir nicht in richtiger Harmonie mit Gott sind, den Ton richtig treffen, then really nothing else matters. Dann spielt alles andere keine Rolle. And we can be so far out of tune with God. Wir können da so sehr verstimmt sein und daneben liegen bei Gott. 1. Korinther 13, 1. Korinther Kapitel 13 sagt Folgendes. Though I speak with the tongues of men and of angels, wenn ich auch spreche in den Sprachen der Menschen und der Engel, and have not love, aber keine Liebe habe, or am not in tune with God, oder nicht in Übereinstimmung mit Gott bin, verstimmt bin, it profits me nothing. Dann nützt mir das gar nichts. And though I have the gift of prophecy, und auch wenn ich die Gabe der Prophezeiung hätte, and understand all mysteries, und alle Geheimnisse verstünde, and have all knowledge, und alle Erkenntnis hätte, and even have the faith to remove mountains, und selbst den Glauben hätte, Berge zu versetzen, and am not in tune with God, aber mit Gott dann nicht in richtiger Stimmung, also it profits me nothing. Nicht richtig den Ton treffe, dann nützt es mir gar nichts. Und ich kann alle meine Güter geben, um die Armen damit zu nähren. And even give my body to be burned at a stake. Und selbst meinen Leib hingeben, auf dass er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. As a martyr. Als Märtyrer. And I'm not in tune with God. Aber wenn ich nicht richtig gestimmt bin gegenüber Gott, it profits me nothing. Dann nützt es mir nichts. Nothing. Nichts. Imagine that. Stell dir das mal vor. Es nützt mir nichts. So there I was burned at a stake. Und da bin ich gewesen. Ich bin auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. But I did not have love. Aber ich hatte keine Liebe dabei. I was not in tune with God. Und so war es nicht richtig stimmig mit Gott. And I appear before the Lord. Und dann erscheine ich vor Gott. And the Lord says, und der Herr sagt, that all of that profited you nothing. All das hatte nichts genützt. To be in tune with God. Mit Gott richtig gestimmt zu sein. Now I want to go to the Beamer, to the Linewand. möchte einmal auf die Leinwand gehen mit euch. How do you say that in English? What? Beamer. The screen. Screen. Okay. I forget my English words. And read a couple verses. Und ich möchte ein paar Verse lesen. Now think of this verse, James chapter 4, verse 6. Denkt einmal an diesen Vers, Jakobus Kapitel 4, Vers 6. We're reading from the New International Version. Und wir lesen praktisch im Englischen aus der New International Version, im Deutschen Neues Leben. And the Luther Bible in German. Der Lutherbibel. Says this, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. If God could give us our statistics for the year, wenn Gott uns einfach die Statistik für das Jahr vorlegen würde, and he could give us the percentage, und er würde uns dann einfach anführen, die Prozente, the percentage of how much he resisted you, und wie viel Prozent der Angelegenheiten er uns widerstanden hat. What do you think it would be? Was denkt ihr, wie viel Prozent wäre es dann? When I'm proud, God resists me. Wenn ich stolz bin, widersteht mir Gott. God resists. Gott widersteht. And that word is a military word. Und dieses Wort ist ein militärischer Ausdruck. He sets himself. Er stellt sich entgegen. Against. Er stellt sich entgegen. When we are proud. Wenn wir stolz sind. I think that if God only resisted me 30% of the year. Ich denke, wenn Gott mir nur 30% des Jahres widerstehen würde. I think I'd be doing really well. Ich denke, dann würde es schon sehr gut laufen. 20%, I think fantastic. 20%, denke, das wäre fantastisch. I think for many people. Ich denke, für viele Leute. They would be lucky if God was only resisting them. Sie wären schon glücklich, wenn Gott ihnen nur widerstehen würde. 60-70% of the time. Vielleicht zu 60-70% der ganzen Zeit. For some people, they just live in perpetual opposition to God. Einige Leute leben in beständigen Widersatz oder Widerstreit gegen Gott. There's never a time where God can give them grace. Da gibt es überhaupt gar nicht die Möglichkeit, dass es eine Zeit gibt, wo Gott ihnen Gnade gibt. Because they've never humbled themselves. Weil sie sich nie gedemütigt haben. Let's look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Submit yourselves then to God. So seid nun Gott untertan. Resist the devil and he will flee from you. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. You know, it never says in the Bible to resist temptation. Steht nie in der Bibel, dass man der Versuchung widerstehen sollte. It says to flee temptation. Vielmehr steht da, dass man sie entfliehen möge. But we need to resist the devil. Aber wir müssen dem Teufel sehr wohl widerstehen. And here, pride is made synonymous with the devil. Und hier wird Stolz mit dem Teufel gleichgesetzt. Because in Isaiah chapter 14, verse 12, denn in Jesaja Kapitel 14, Vers 12, it was pride and self-will, war es ja Stolz und Eigenwille, that brought Lucifer down, die Lucifer einfach herabgestoßen haben. Pride of his heart, der Stolz seines Herzens, that said, I will ascend above God. Der gesagt hat, ich werde mich erheben über Gott. I will be like God. Ich werde sein wie Gott. Five times he said, I will. Fünfmal rief er aus, ich will, ich will, ich will. Because pride is this sense that I am superior. Stolz ist einfach dieses Gefühl, dieser Sinn, dass ich denke, ich sei überlegen. Because of a distorted, a severely distorted understanding, wegen eines sehr, sehr verzerrten Verständnisses of my own importance, meiner eigenen Wichtigkeit. This is pride. Das ist Stolz. It's a distortion, es ist eine Verzerrung of my understanding of my importance, meines eigenen Verständnisses, wie wichtig ich denn bin. Question today. Eine Frage. What does it take for us? Was bedarf es für uns? To think that we are superior to someone else. Dass wir denken, wir seien jemand anderem überlegen. This is the thing that will neutralize 2009 more than anything we could imagine. Das ist genau die Sache, die die Dinge in 2009 mehr als alles andere neutralisieren kann. It's not an ignorance of our gifts. Es ist nicht eine Unwissenheit im Hinblick auf unsere Gaben. It's not an ignorance of knowing my place. Es ist auch nicht eine Unkenntnis im Hinblick auf unseren Platz, den wir hier einnehmen. It's not a lack of opportunity to minister or something. Ist nicht ein Mangel an Gelegenheiten, irgendwie auch dienen zu können. Or a difficulty in connecting with a small group. Oder vielleicht eine Schwierigkeit, vielleicht irgendwo zusammenzukommen mit einer kleinen Gruppe. These are so secondary. Das sind eher zweitrangige Dinge. The main issue will be, aber der Hauptpunkt ist der, what will it take, was wird es brauchen, to create an attitude in me, in mir da eine Einstellung, eine Haltung zu schaffen, die mich dazu führt, to have the sense of superiority. Dass ich so ein Gefühl habe, ich meine, ich wäre irgendwie überlegen. Let's continue. James chapter 4, verse 8. Jakobus Kapitel 4, Vers 8. The solution is this. Die Lösung ist die. Come near to God and he will come near to you. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. What is humility? Was ist Demut? Can I know I'm humble? Kann ich wissen, dass ich demütig bin? Can I know I'm in tune with God? Kann ich wissen, dass ich wirklich den Ton mit Gott treffe? Now I'll give you my principle that really helped me as a singer. Ich möchte euch ein Prinzip geben, was mir wirklich als Sänger geholfen hat. And I really needed this principle because I'm not a talented singer. Und ich brauchte wirklich dieses Prinzip und diese Anwendung, weil ich nicht sehr talentiert bin als Sänger. But this principle helped me. Aber dieses Prinzip hat mir geholfen, both as a singer and as a believer. Sowohl als Sänger, aber auch sehr viel mehr noch als Gläubiger. And here it is. Jetzt kommt es. I concluded this. Ich bin zu folgendem Schluss gekommen. That if I don't know, I'm in tune, wenn ich nicht weiß, dass ich da genau den Ton treffe, then I can assume I'm out of tune. Dann kann ich annehmen, dass ich da nicht richtig gestimmt bin. And when I lived by that principle, und wenn ich nach diesem Prinzip lebe, I went out of tune far, far, far, far, far less times. Dann hat es viel weniger Zeiten gegeben, wo ich verstimmt war und den Ton nicht getroffen when habe. I'm singing up here, wenn ich da singe, and I don't know that I am hitting that note, und ich nicht sicher weiß, dass ich genau diese Note richtig treffe, then I'm not. Dann treffe ich sie nicht. I have to know I'm hitting it. Ich muss einfach wissen, dass ich es genau treffe. I have to hear that there it is. There it is. Muss einfach hören. Ja, and getroffen, da ist es. I have to listen to every note. Und ich muss genau zuhören auf jede Note, and die ich da singe. If I can't hear myself, then all is lost. Und wenn ich mich selbst dann nicht richtig hören kann, geht alles dabei verloren. And I'm concentrating on every note in the song. Und so konzentriere ich mich auf jede Note in dem Lied. In the back of my mind, there's another mind working. Und in meinem Hinterkopf ist ein weiterer Verstand am Arbeiten. Conscious mind, I'm worshiping. In meinem Bewusstsein bin ich am Anbeten. I've got another mind in the back that is saying, hit the note, hit the note. Aber im Hintergrund, note, right, right? No, hit the note, yep, yep. Ooh. Da gibt's die Kontrolle. Trifft die Note. Ja, passt. Oh, and genau I'm constantly monitoring what's coming out of my mouth. Und so tue ich ganz genau beobachten, was aus meinem Mund hervorkommt. Now, how many of us live? Wie viele von uns leben so? In an ungefähr, an approximate tuning with God. Dass sie nur so ungefähr da stimmig sind mit Gott. If I was to ask you, do you feel that you're in tune with God this morning? Wenn ich euch jetzt fragen würde, hast du das Gefühl, dass du irgendwie in Harmonie, also in richtiger Gestimmtheit gegenüber Gott lebst? Yeah. Are you sure? Sicher? Can anybody be sure? Also kann man da irgendwie sicher absolutely sein? Na, absolut ja. Jesus was absolutely sure. Jesus war absolut sicher. Paul was sure. Paulus war sicher. We can be sure. Wir können uns auch sicher sein what darin. Is humility? Was ist Demut? Humility is dependency on God. Demut ist eine Abhängigkeit von Gott. Because of my conviction, wegen meiner Überzeugung, of my own frailties, wegen meiner Überzeugung im Hinblick auf meine eigene Zerbrechlichkeit. I need God in everything. Ich brauche Gott in allem. And the Christian life is this constant process of realizing how much more we need God. Und das christliche Leben ist einfach ein konstanter Prozess, wo wir immer und immer mehr erkennen, wie sehr wir Gott brauchen. And how much we wander out of tune with God. Und wie sehr wir da einfach immer wieder abirren und nicht mehr richtig gestimmt sind mit Gott. And how often we are living in pride and we have no idea. Und wie oft wir da im Stolz leben und nicht die geringste Ahnung davon haben. And sometimes we have a good idea. Und manchmal haben wir da auch eine gute Vorstellung and davon. Our pride moves into rebellion. Und unser Stolz, er drängt hinein in die Rebellion. Sometimes it's just like an unconscious, we're just lazy. Manchmal ist es eher so ein bisschen unbewusst, dass es geschieht einfach und wir sind ein bisschen zu sorglos und faul. Kind of wandered away from dependence. Und so treiben wir da irgendwie ab von dieser Haltung der Abhängigkeit. Hey, should we pray? Sollen wir beten? Before you sing? Bevor wir singen? Come on. No. Do you know how many times I've sung? Na, weiß nicht, wie oft ich schon gesungen habe. Pride. Stolz. Right there. Genau dort. Pride. Dort ist es. We don't even realize it. Wir erkennen es gar nicht mehr. We think because we've done it. Wir denken, ja, weil wir es schon gemacht haben. Come on. Na. Do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? What does it take? Was braucht es? We ask all of ourselves this question. Wenn wir uns alle diese Frage stellen. What does it take to cause you zu bewirken, dass to think that you're more superior than someone else? Dass du denkst, dass du jemand anderem überlegen seist. Or that you don't need God in this situation. Oder dass du Gott in dieser Situation nicht brauchst. You would never say it. Du würdest es nie sagen. But what will cause you to not have to go to God? Aber was würde dich dazu bringen, dass du denkst, du müsstest nicht zu Gott kommen? And make sure you're in tune. Um da sicherzustellen, dass du wirklich mit ihm in Harmonie bist und genau den Ton triffst. Psalm 19 says that. Psalm 19 sagt, that presumption is the great transgression. Dass Anmaßung die große Übertretung ist. Now this is a very liberating message. Und das ist eine sehr freisetzende Botschaft. Because if I'm out of tune with God, denn wenn ich da den Ton bei Gott nicht treffe, verstimmt bin, don't know it, und ich es gar nicht weiß, it just causes trouble for my life. Dann verursacht das ja nur Schwierigkeiten in meinem Leben. Because then I have God resisting me. Denn dann ist ja Gott, der mir widersteht. And I don't know it. Und ich weiß es gar nicht mal. Sometimes I do know it. Manchmal erkenne ich es vielleicht schon. I think oftentimes we don't realize it. Aber ich denke, oftmals erkennen wir es gar nicht. Let's go back to the screen and read some Kommen wir zurück verses. Zur Leinwand und lesen wir ein paar weitere Verse. This is 1 Timothy chapter 3, 1. Timotheus Kapitel 3, verse 6. Vers 6. An elder must not be a new believer. Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein. Because he might become proud. Damit er nicht stolz wird. And the devil would cause him to fall. Und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall See zu bringen. The connection between the devil and pride? Erkennt ihr da diese Verbindung zwischen dem Teufel und Stolz? When we resist our pride, we are resisting the devil. Wenn wir unserem Stolz widerstehen, widerstehen wir damit dem Teufel. When we catch ourselves, wenn wir uns aber selber ertappen, when we monitor, uns genau beobachten, what is coming out of our life, was kommt aus unserem Leben hervor? Let's go to James chapter 4. Kehren wir zurück zu Jakobus Kapitel 4, Verse 10. Vers 10. Humble yourselves before the Lord. Demütigt euch vor Gott. And he will lift you up. So wird er euch erhöhen. The Amplified Version adds this. Die erweiterte Version sagt Folgendes. He will lift you up and give your life significance. Er wird dich erheben und deinem Leben Bedeutung schenken. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Now I've heard people say this. I've heard really amazing believers say stuff like this. Ich habe ganz erstaunliche Gläubige hören können, wie sie Folgendes gesagt haben. Humility is something you can't grasp. Demut ist etwas, was man irgendwie nicht begreifen kann. Because the moment you're humble, you've lost it. Denn in dem Moment, wo du demütig bist, hast du es schon verloren. Conscious humility is pride. Eine bewusste Demut ist Stolz. I think that sounds good, but I think it's just philosophical. Ich denke, das mag vielleicht gut klingen, aber irgendwie erscheint es mir doch ein bisschen philosophisch. If I can't humble myself and know that I've humbled myself, wenn ich nicht mich demütigen kann und dann auch wissen kann, dass ich demütig bin, then how can I obey this verse? Wie kann ich dann diesem Vers gehorchen? Humble myself. Demütige mich. Draw near to God in dependence on him. Demütigt euch und naht euch Gott. In deiner Abhängigkeit zu ihm. Because I am authentic about how much I need him. Weil ich ja ganz authentisch und ehrlich darüber bin, wie sehr ich ihn brauche. And I'm honest. Und ich bin ehrlich darin. Some people will say, you know, I can't draw near to God. Andere Leute werden sagen, na, also ich kann mich Gott nicht nahen. Nein. I'm just not worthy. Ich bin nicht würdig. Really? Wirklich? When were you ever worthy? Wann warst du je würdig? In your best moment, you were not worthy. In deinem besten Moment warst du nicht würdig. After you just led someone to Christ. Nachdem du jemanden vielleicht zu Christus geführt hast. And they wept and they said, "Thank you, my life is now Jesus's." Und sie waren in Tränen und sie riefen aus: "Mein Leben gehört jetzt Jesus." And you went and prayed. Und du bist hingezogen und hast gebetet. You're just as unworthy in that moment as in your worst moment. Du bist in dem Moment genauso unwürdig wie in deinem schlimmsten Moment. And it's drawing near to God. Und es ist ja, sich Gott zu nahen. That is the most humbling thing in the world. Das ist das, was einfach am demütigsten ist in der ganzen Welt. Today will be day 203. Heute ist der Tag 203. Consecutive days that I've spent at least an hour with God. In Folge, wo ich praktisch eine ungestörte Stunde mit Gott ganz verbracht habe. Do you know what I've realized? Wisst ihr, was ich dabei erkannt habe? When I have an appointment with God every day for one hour, wenn ich eine Verabredung mit Gott habe, jeden Tag für eine Stunde, it affects my attitude. Das hat eine Auswirkung auf meine Einstellung. Because I have to talk with God. Denn ich muss ja mit Gott sprechen. And some days you can just wander out of tune for a day or two. Und es kann diesen Tag geben, wo man irgendwie da diese Gestimmtheit mit Gott verliert. And you can just relax in being out of tune. Und man entspannt sich so, und man ist aber völlig verstimmt. But when you have an appointment every single day to tune, aber wenn du da eine Verabredung bei Gott hast, wo jedes Mal, jeden Tag wieder neu gestimmt wird, and you know a situation has caused you to really go out of tune. Und du weißt, es hat eine Situation gegeben, die das bewirkt hat, dass du wirklich dein Gestimmtsein verloren hast. Something got you angry. Etwas hat dich deinen Zorn erregt. Something got, you just feel so ungodly. Und sie fühlt sich irgendwie so ungöttlich. And it's confusing and you don't know where it came from. Und irgendwie verwirrt es dich, weil du nicht genau weißt, wo das da alles herkommt. But you just feel like, ugh. Ah, du spürst es irgendwie, denkst so, and then das you ist think, nichts. Oh my gosh, I've got my quiet time now. Und du denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich meine stille Zeit. So much rather skip this today. Ich würde das so gerne einfach heute überspringen. I don't think God wants to talk to me. Ich glaube, Gott möchte gar nicht mehr mit mir reden. Feel like talking to him. Und ich fühle mich ja auch nicht so, als würde ich mit ihm reden wollen. But here we go. Aber auf geht's. And when you come near to God, und wenn du dich dann Gott nahest, oftmals ist es die most humbling thing we can do. Oftmals ist es die demütigendste Sache, die wir tun können. And when I'm in that state, und wenn ich dann in diesem Zustand mich befinde, dann möchte ich einfach Dinge gar nicht mehr erinnern wollen. So I just take a piece of toilet paper. So nehme ich einfach ein bisschen Toilettenpapier. I say, God, I'm not going to write how I feel in my journal because I never want to read it again. Also Gott, ich werde gar nicht jetzt in mein Tagebuch da reinschreiben, wie ich mich fühle, denn ich möchte es einfach nie wieder lesen. Piece of toilet paper, dear Father. Nehme ich einfach Klopapier, lieber Vater. Like garbage. Ich fühle mich so wie echter Dreck. I feel far from you. Und so weit von dir entfernt. I feel so unworthy. So unwürdig. And I just write this thing and then I just read it again. So schreibe ich das einfach nieder, lese es noch einmal, dann sage ich Gott, I give this to you. Ich gebe es einfach an dich ab. I flush it down the toilet. Und ich spiele es runter die Toilette. Try that sometime. Versuch das mal. Write out what's in you. Write it out and flush it in Jesus' name. Schreib es einfach aus, was da in dir steckt. Und dann spült die Toilette runter in Jesu Namen und weg. You see what it does. Und schau mal, was es da bewirkt. Now let's continue here. Machen wir weiter. Ezekiel 28:17. Ezekiel Kapitel 28, Vers 17. This is speaking about Lucifer. Und hier ist von Lucifer die Rede. Who was a covering cherub in the presence of God. Der ja ein schirmender Cherub war in der Gegenwart Gottes. That means he was one of the angels that was the closest to God from all the angels. Er war einer der Engel, der am nächsten bei Gott stand von allen anderen Engeln. And it says, your heart became proud on account of your beauty. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst. So we see a young man can become proud because of his position. Wir können das sehen, dass ein junger Mann einfach stolz wird wegen seiner Position. Do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? You don't. Na, du weißt es nicht. Look at the board. Na, schau mal da auf. I'm an elder. Auf den Vorstand oder die Leitung. Aber ich bin der Älteste. Because I'm spiritual. Weil ich ja geistlich bin. Do you know who I am? Weißt du, wer ich and bin? And it says, don't put a young person in there because he will become proud. setzt dann nicht eine junge Person ein, weil die Person vielleicht stolz werden könnte. Through pride, the devil has direct access in my life. Und durch den Stolz hat der Teufel einen direkten Zugang hinein in mein Leben. Here Lucifer looked at himself. Lucifer betrachtet sich selbst. And thought, man, I am unbelievably gorgeous. Wow, ich bin so wunderschön, schau mal. I deserve more than this. Ich verdiene doch mehr als das. I'm just this covering cherub. Bin ich denn nicht dieser schirmende Cherub? What about my glory? Was ist mit meiner Herrlichkeit? I will ascend. Ich werde aufsteigen. Above God. Über yes. Gott, ja. And he convinced a third of the angels. Und er überzeugte ein Drittel der Engel, to follow him. Ihm nachzufolgen. Let's go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. Look at this person, Luke 18:9. Lukas 18, Vers 9. Jesus also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous. Er sagte aber zu einigen, das ist Jesus, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. And viewed others with contempt. Die anderen verachteten. See, they were proud about how good they were. Sie waren stolz darüber, wie gut sie waren. You know, we can even be proud of how humble we are. Wir können auch stolz sein, dahingehend, was wir denken, wie demütig wir sind. Do you know how dependent I am on God? Weißt du, wie ich abhängig von Gott bin? Really, how dependent? Wirklich, oh, wie, I'm so wie? Dependent. Oh, ich bin yeah, so abhängig, mehr als du, ganz yeah. sicher. You really need to learn dependence like I do. Du musst wirklich Abhängigkeit lernen, wow. wie ich es gelernt habe. You're ja? spiritual. Du bist geistig, ja. And these people had contempt. Und diese Leute hatten Verachtung. Now here's, that's immediately a red flag. Und da müsste sofort eigentlich das rote Licht angehen. When we look down at anybody, wenn wir auf irgendjemanden nur herabsehen, you're out of tune. Dann hast du da den Ton schon verloren. No matter how spiritual you think you are. Egal, was du denkst, wie geistig du vielleicht bist. Even if you have the gift of prophecy. Selbst wenn du diese Gabe der Prophezeiung hättest. And you just prophesy this amazing prophecy for somebody. Und dann gibst du diese erstaunliche Weissagung, diese Prophezeiung and über jemanden anderen. And you have all understanding of all mysteries. Und wenn du alles Verständnis hast über alle Geheimnisse. And you have the whole Bible memorized. Und du kennst die ganze Bibel auswendig. And have written your own commentaries. Und vielleicht deine eigenen Kommentare geschrieben and hast. And Bible dictionaries that you wrote. Und vielleicht Bibelwörterbücher. And are not in tune with God. It profits you nothing. Aber wenn du nicht in Stimmigkeit mit Gott bist, dann nützt es dir nicht. Let's go on. Look at the next one. 1 Corinthians 4:7. Schauen wir uns das nächste an. 1. Korinther Kapitel 4 Vers 7. He's speaking now to the leaders of the church in Corinth. Er spricht jetzt die Leiter der Gemeinden in Korinth an. In their attitude toward him, toward Paul. Und zwar spricht er ihre Einstellung an ihm gegenüber, dem Paulus. Who began the church? Der ja diese Gemeinde gestartet hatte. For who regards you as superior? Denn wer hat dich vorgezogen? What do you have that you did not receive? Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? And if you did receive it, why do you boast as if you had not received it? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? And if you did receive it, und wenn du es aber empfangen hast, why do you boast as if you had not received it? Oh, I read that already. Okay. All right, I made a mistake here. Okay. Why do you think you're superior? Warum denkst du, dass du überlegen seist? What do you have that you haven't received? Was hast du denn, was du nicht empfangen hast? And this comes through dependence on God. Und das kommt ja durch diese Abhängigkeit von Gott. And there's this little thing that happens where we go through a season of dependency on God. Und da gibt es dieses Ding, was da passiert. Wir haben da eine gewisse Zeit, wo wir einfach in der Abhängigkeit mit Gott wandeln. He blesses us in some way. Er segnet uns auf gewisse Weise. And I feel so wonderful. Und ich fühle mich dabei so wunderbar. That I forget it was God. Dass ich vergesse, dass es Gott ist. And just live in the blessing without the blesser. Und dann lebe ich in diesem Segen ohne dem, der mich gesegnet hat. And wander away from dependency on him. Und so irre ich ab von der Abhängigkeit von ihm. And begin to go out of tune. Und so fange ich an, da meine Stimmigkeit mit Gott zu verlieren. Now I heard someone say this one time. Ich habe mal gehört, wie jemand gesagt hat, how could I not be walking with God? Wie könnte es sein, dass ich nicht mit Gott gehe? If I just led someone to the Lord. Ich habe doch gerade jemanden zum Herrn geführt. So they were justifying all the evil that was coming out of their mouth. Und diese Person hat all das Böse, was aus ihrem Mund hervorkam, damit gerechtfertigt, that I was challenging, was ich ja da in diesem Moment praktisch herausgefordert habe, because they had just led someone to Christ. Weil die Person sagt, naja, ich kann doch gar keine Fehler haben. How hat gerade jemand zu Christus how geführt. Can I be out of tune if God used me to lead someone to Christ? Wie könnte es sein, dass ich nicht richtig gestimmt bin, wenn ich doch gerade jemand zu Christus geführt habe? Well, how can someone speak in the tongues of men and of angels? Wie kann jemanden in den Sprachen der Engel sprechen und doch nichts sein? Wie kann jemand alle Erkenntnis haben und doch einfach nichts sein? How can someone have faith to remove mountains and be nothing? Wie kann jemand Berge versetzen und doch einfach nichts sein? How can someone give their goods and give their body to be burned and be out of tune with God? Wie kann es sein, dass jemand all seine Güter einfach den Armen hingibt oder sein Leib dahin gibt, um verbrannt zu werden und trotzdem nicht mit Gott richtig in Harmonie ist? Wenn ich nicht weiß, dass ich vor Gott richtig gestimmt bin, assume that you're out of tune. Dann ist es besser, einfach anzunehmen, dass ich nicht richtig in Übereinstimmung mit Gott sei. Wie kann ich wissen, dass ich für Gott richtig gestimmt bin? Wir können einen Vers lesen, Kolosser Kapitel 3, Vers 15. Und da heißt folgendes: Let the peace of God. Lass den Frieden Gottes. Actually, I have this verse on the screen. Go down to slide 12. Is it there? Here it is. Now this is from the Message translation. Jetzt haben wir hier einen Vers aus der Message-Übersetzung im Englischen. And I found this morning. Und den habe ich heute früh gefunden. And it works perfectly. Look at this. Let the peace of Christ keep you in tune. Lasst den Frieden Christus euch miteinander immer richtig gestimmt sein. It says this in the King James, let the peace of God rule your heart. In der King James Version heißt es, lasst den Frieden Gottes euer Herz regieren. And that word rule aber in the Greek Wort means referee. Beherrschen oder regieren bedeutet, dass dieser Friede eine Funktion wie ein Schiedsrichter einnimmt. Out of tune. Hey, Ton nicht richtig getroffen. Foul, out of tune. Das war ein Foul. I remember being at a practice. I was at some church and they were practicing. The worship team was practicing. Ich kann mich erinnern, dass ich da in einer Gemeinde war. Da war das Anbetungsteam und die haben gerade geübt. And they were singing. Sie haben gesungen. And the music director was in the back working on something. Und der Musikdirektor, der hatte gerade an etwas gearbeitet. Der war im Hintergrund. And she just yelled out, "Out of tune!" Und dann rief sie nach vorne und sagt, das stimmt hier nicht. Out of tune. Ton nicht getroffen. She was like a referee. Sie war wie ein Schiedsrichter. And the peace of God in our life is that pitch, that perfect pitch. Und dieser Friede Gottes in unserem Leben, das ist einfach, wenn wir diesen Ton genau treffen. When I have that there it is. Yes, I know that. Wir drauf zielen auf den Ton und dann, ja, da ist er. Ich habe es genau getroffen. Let's just close with two more verses. Schließen wir ab mit zwei weiteren Versen. 1 Timothy 6:17. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant. Den Reichen von dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien. Now we in the West are all rich compared to the world. Wir alle im Westen sind eigentlich sehr reich im Vergleich zur übrigen Welt. 3 billion people in the world live on $2 a day. 3 Milliarden Menschen in der Welt leben von etwa $2 am Tag. 3 billion. 3 Milliarden Menschen. We are rich. Wir sind sehr reich. And there's this incredible tendency to depend on what we have. Und da gibt es diese unglaubliche Neigung dazu, einfach uns von dem abhängig zu machen, was wir da haben. Command them not to be arrogant. Gebiete ihnen, dass sie nicht stolz seien. One more verse. Noch ein Vers. Mark 12, 30. Markus 12, Vers 40. Love the Lord your God with all your heart. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. With all your soul, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Mind, von ganzem Gemüt. And with all your strength. Und von allen deinen Kräften. 4 areas that we can monitor. 4 Bereiche, auf die wir da ganz genau schauen können, um sie zu beobachten. What's happening in your heart? Was passiert in meinem Herzen? Lucifer said in his heart, Lucifer sagte in seinem Herzen, I will ascend. Ich werde mich erheben. Do you ever monitor your heart? Beobachtest du je dein Herz genau? Is your heart in tune with God? Checkst du es und ist es da in richtigem Gestimmtsein mit Gott? When we have new people visiting, wenn wir da neue Leute haben, die Besucher sind, does that irritate you? Soll ich das ein bisschen irritieren? Jesus gave his life to seek and to save the lost. Jesus gab sein Leben dafür hin, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Get in the Word. Komm hinein ins Wort. So you can tune your heart into God. Auf dass du dein Herz einfach richtig stimmen kannst gegenüber Gott. What motivates you? Was motiviert dich? Number two. Nummer zwei. Tune your soul into God. Stimme deine Seele gegenüber Gott. The things that you feel. Die Dinge, die du fühlst. Are your feelings in tune with God? Sind deine Gefühle in Übereinstimmung mit Gott? I feel that everybody hates me. Ich habe so das Gefühl, dass mich alle hassen. I feel so ugly. Ich fühle mich so hässlich. How about getting your feelings in tune with the Lord? Wie wäre es, wenn du einfach deine Gefühle in Stimmigkeit mit Gott bringst? God loves you. Gott liebt dich. This is a whole other message. Das ist noch eine ganz weitere Get Botschaft. Your mind in tune with God. Schau zu, dass dein Sinn einfach richtig gegenüber What Gott gestimmt ist. Was denkst du? And get your strength in tune with God. Und lass auch deine Kraft, deine Stärke richtig vor Gott gestimmt sein. What are you saying and what are you doing? Was sagst du und was tust du? We don't want to spend another year. Wir wollen nicht ein weiteres Jahr damit zubringen. Spending most of our time being out of tune. Dass die meiste Zeit einfach den Ton nicht treffen. We want to be right in tune with God. Wir wollen einfach ganz genau mit Gott den Ton treffen und We gestimmt want the sein. Peace of God to indicate you are in tune with me. Wir wollen einfach, dass der Friede Gottes uns anzeigt, schau, du bist genau richtig gestimmt mit mir. If I don't know, I'm in tune. Wenn ich es nicht weiß, dass ich für Gott richtig gestimmt bin, then let's draw near to God. Dann lasst uns Gott nahen and get in tune. Und lasst uns einfach richtig gestimmt werden. Amen. Amen. So that next year we can have an incredibly effective and fruitful year in the Lord. Dass wir einfach im nächsten Jahr ein unglaublich effektives und fruchtbares Jahr haben können im Herrn. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute früh for your love and your grace, für deine Liebe und für deine Gnade, for the blood of Jesus, für das Blut Jesu Christi, that allows us to come to you in any condition. Das es uns ermöglicht, einfach zu dir zu kommen, ganz egal, wie wir uns gerade fühlen und sind, and receiving your forgiveness, und dass wir deine Vergebung empfangen können, and your mercy, deine Barmherzigkeit, is the most humbling thing we can do. Das ist einfach das Demütigste, was wir tun können. And oftentimes the most humiliating thing we can do. Und es ist so demütigend. To be honest about our frailties. Einfach ehrlich zu sein gegenüber unseren Schwachheiten, our fears, unsere Ängste, about our motives, unsere Motive. And to bring that before your holy presence. Und die einfach vor dich zu bringen in deine heilige Gegenwart. Father in heaven, this is me. This is your son. Und zu sagen, Vater, das bin ich. Schau mal, dein Sohn. This is your daughter. Deine Tochter. You still want me. Magst du mich Look noch? Me. Willst du mich noch? Schau I'm mich being, an. I'm being honest before you. Jetzt bin ich ehrlich vor dir. Help me. Hilf mir doch. Change me. Verwandle mich. Heal me. Heile mich. Comfort me. Tröste mich. Encourage me. Ermutige mich. Correct me. Korrigiere mich. Rebuke me. Du mich zurechtweisen. Embrace me. Umarme mich. I want to be in tune with you. Ich möchte mit dir richtig gestimmt sein. I want to grow in my dependency on you. Ich möchte wachsen in der Abhängigkeit zu dir. Help me to recognize Hilf mir, das einfach zu erkennen. That thing that causes me to think I'm superior. Einfach genau diesen Punkt und diese Dinge, die mich da denken lassen, ich sei überlegen. Is it a position? Ist bei deiner Position, die ich innehabe? Was ist es da? Is it my money? Mein Geld? What is it? Was ist es? Thank you, Lord, this morning. Danke, Herr, heute früh.